spricht der Sender Werwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Wir sind die Stimme der deutschen Freiheitskämpfer. Wir senden jeden Abend ab 19 Uhr wichtige Nachrichten vom deutschen Freiheitskampf auf der Welle 1339 Meter, 224 Kilohertz. Wir brachten Ihnen Meldungen vom Kampf unserer Werwölfe. Neue Meldungen im weiteren Verlauf unserer Sendung. Design Musik.